verachte euch alle sehr. Ich verachte dieses Menschenmeer. Es ist dreckig und so sinnlos. In meinem Kopf spielt ihr die Hauptrolle. Hängt an Fäden von der dunklen Decke. Ringer Stege zeigt sich in den Schuss. Treibt das Theater zu einem grausigen Schluss. Eines Tages werde ich für und wegen euch sterben. Ihr werdet allerhöchstens meine Schmerzen erben. Wie konntet ihr bloß diese ganze Welt so verderben? Wer hat euch denn euer Spiel gelassen? Ein Relikt alter Zeit, als die Luft noch rein war, wird euch dieses Tages fressen. Und dann ist nichts mehr da. Dann ist nichts mehr da. Wenn man euch gegenüber zum Beispiel